Die Herrschaft der Burgunder über die Niederlande war eine französische. Die in Brüssel residierenden Herzöge brachten französische Ratgeber und Adlige in das deutsche Flandern mit, und von ihrer Herrschaft ging eine fortschreitende Französierung aus. Durch Maximilian aber kamen die Länder, schwierig genug, an das Reich zurück, dessen Westgrenze nun an der Mündung und am Oberlauf des Rheins eine gewaltige Stützung erfuhr. Die große Macht der Stände machte allerdings ein stärkeres Einwurzeln des Habsburgers im Land unmöglich, und diese unerhört erfolgreiche Heirat seines Sohnes Philipp mit der spanischen Erbin Johanna führte zu einer Entdeutschung des Herrscherhauses, die wiederum die tatsächliche Rückeingliederung der Nordwestmarken verhinderte. Allerdings wurde auch so dem um sich greifen der ausdehnungsbedürftigen Franzosen ein Riegel vorgeschoben. Wir kehren zu Friedrich III. In sein Stammland Österreich zurück. Matthias Corvinus hat ihm 1477 den Krieg erklärt und nach einer kurzen Pause, die durch den Einfall der Türken in Ungarn zustande kommt, dem Kaiser den größten Teil seiner Länder, 1485 auch Wien, entrissen. Die Kurfürsten betreiben nun gegen den Willen des alten Friedrich die Wahl Maximilians zum römischen König, damit er, der in den Kämpfen mit Frankreich sich so bewährt hatte, dem Reich die österreichischen Länder zurückbringe. Dass der Erzherzog am 16. Februar 1486 nur unter Widerstreben des Vaters gewählt werden konnte, ist ein ungewöhnlicher Fall in der deutschen Geschichte. Aber auch Maximilian kann nur durch den Tod des Königs Matthias Corvinus sich Österreichs wieder bemächtigen. Der Feldzug, der mit schwäbischen Truppen geführt wird, führt nach glücklichem Kampf gegen ein ungarisches Heer bei Stuhlweißenburg zum Frieden von Pressburg 1491. Hier sichert Wladislaw, der nach dem Tod des Matthias die Krone Ungarns erlangt hat, ihm die Nachfolge nach Erlöschen seines Mannesstammes zu, ebenso die Unterstützung bei seiner Bewerbung um die böhmische Krone. Das Haus Habsburg erfährt kurz zuvor eine neue Stärkung seiner Machtstellung, indem Sigismund von Tirol gegen eine finanzielle Unterstützung der Regierung Tirols und der Vorlande zugunsten seines Neffen Maximilian entsagt. Damit ist zum ersten Mal seit 1379 der Besitz des Erzhauses wieder geeinigt. Im Südwesten Deutschlands gelingt es dem Kaiser, die Zusammenfassung der gerade hier arg zersplitterten Reichsstände wenigstens zum Teil, indem am 14. Februar 1488 zwischen dem Erzherzog Sigismund von Österreich, dem Grafen Eberhard von Württemberg, der Rittergesellschaft zum St. Georgenschild und 22 Reichsstädten das Reich und des Kaisers Bund in Schwaben, der Schwäbische Bund, zustande kommt. Jeder der vier Teilnehmer muss 3000 Mann zu Fuß und 300 Reiter für die Erhaltung des Friedens stellen. Der Schwäbische Bund, dessen Haupt Sigismund dann Maximilian wird, hat sich in der Folge nicht nur als eine Stütze für den deutschen Südwesten, sondern besonders auch für die Herrschaft der Habsburger erwiesen. Die Gründung des Schwäbischen Bundes ruft wieder den Gedanken an eine Reichsreform wach, zumal die Nachbarländer, die über eine starke Zentralgewalt verfügen, so kraftvoll auftreten können. Vom Kaiser ist allerdings nichts mehr zu erwarten. Alle Hoffnungen richten sich auf den römischen König Maximilian. Dieser muss sich damals mit den Franzosen herumschlagen, da König Karl VIII. Die Verlobung mit Margarete von Österreich löst und Maximilians in Stellvertretung bereits angetraute Braut Anna von der Bretagne abspenstig macht. Der Franzose weigert sich, das vereinbarte Heiratsgut seiner ehemaligen Braut Margarete herauszugeben. Maximilian schlägt um des doppelt empfangenen Schimpfes willen los und erzwingt 1493 im Frieden von Senlis die Abtretung von Artois, Charolais und von Burgund sowie die Rückgabe der Tochter. Friedrich III. Ist auch nach der Wiedereinnahme von Wien in seiner Zufluchtsstätte Linz verblieben, wo er sich seinen gelehrten Spielereien widmet. Am 19. August 1493 stirbt er an der Ruhr, nachdem er ein Alter von 78 Jahren erreicht und zum Schaden des Reiches 53 Jahre regiert hatte, während welcher Zeit sich die Nachbarn an deutschem Land vergreifen durften, der Kaiser aber unfähig war, sein eigenes Land zu behaupten. Die Kaiserkrone war unter ihm jeder Geltung beraubt worden. Schwerflüssigen Wesens, namhaft nur in seiner Zähigkeit und Ausdauer, war er in einer kampfbewegten Zeit zumeist ein Stubenhocker gewesen, nicht bereit für die eigene Sache zu kämpfen und darum auch durch längere Jahre aus seinem Besitztum vertrieben, ein Flüchtling im weiten Reiche. Wie anders der Sohn. Ein Ritter im echtesten Sinne des Wortes, ein schneidiger Reiter, in Abenteuern erprobt, in allen Schwierigkeiten und Händeln beherzter Kämpfer, scharf die Klinge gegen die Franzosen, ein kühner Ritter im Turnier. Unerkannt tritt er einmal in die Schranken und hebt einen französischen Prahlhans, gegen den niemand aufzustehen wagte, aus dem Sattel. Über seine Verwegenheit auf der Jagd berichtet uns die Legende von dem kühnen Gemsenjäger Maximilian auf der Martinswand. So steht er vor uns, immer zum Kampf bereit, immer die Ohren geöffnet für die Kunde eines Abenteuers, dem Fernen, Romantischen näher zugetan als dem Nahen. So recht ein Ritter von König Arthurs Tafelrunde, an der ja auch sein Herz trotz der ganz anders gewordenen Welt noch immer hängt, wie seine Dichtung »Der teuer Dank« 1517 beweist, die als letzter Ritterroman die schon fast 400 Jahre zurückliegende höfische Tradition noch einmal aufnimmt, ehe sie für immer verklingt. Er liebt die deutschen Heldendichtungen und lässt sie durch seinen Schreiber Hans Ried, den Zöllner am Eisack, im Ambraser Heldenbuch 1504 sammeln. Wir verdanken diesem Kaiser so die einzige Überlieferung unseres zweiten großen Nationalepos, der Gudrun. Dabei aber ist Maximilian nicht in eine weltfremde Romantik verloren. Wie ein Adler beobachtet er die Vorgänge der Welt, stets bereit, sich einer winkenden Gunst des Schicksals zu bedienen und eine lockende Beute heimzutragen. Er ist stolz darauf, dass er vom Kriege etwas versteht. Die Landsknechte, die erste deutsche Truppe, die nach dem Niedergang des deutschen Kaisertums wieder den Ruhm der deutschen Waffen in die Welt trägt und auch mit der Unbesiegbarkeit der Schweizer gründlich aufgeräumt hat, ist seine Schöpfung. Er ist der Begründer der kaiserlichen Artillerie und seine Geschütze sind seine besonderen Lieblinge, die er im Geist schon an den beherrschenden Plätzen Stellung nehmen lässt, an der Tiberbrücke vor Rom gegen die Türken, wo sie niemals im Kampf erklungen sind. Wer dem Kaiser sein Geschütz verspottet, hat sich ihn zum persönlichen Feind gemacht.